Niemands Land és un programa en alemany de Contrabanda FM, 91.4. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling. Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Montag, der 3. April 2023. Willkommen zu einer neuen Sendung. Ja, ich werde mir gleich auch einen Kaffee bestellen. Ich kann noch ein Bier. Erst nach Sonnenuntergang trinke ich Alkohol. Wir befinden uns hier an der Plaza Real in der Passage Mados, der alten Stätte des Ruhms von Contrabanda FM. Und ich habe hier drei junge Männer. Die sehen wirklich filmreif aus. Darf ich mal fragen, wer ihr seid und was ihr macht? Und ihr sagt eure Namen. Hallo. Moin, ich bin der Bendix. Und ich bin Zimmerer auf Wanderschaft. Hallo, ich bin Jonas, Maurer und auch auf Wanderschaft, seit 6 Monaten. Jo, moin, ich bin Lukas und ich bin jetzt auch seit gut 1,5 Jahren als Tischler auf der Weiß. Toll, dass ihr hier seid. Mir ist direkt aufgefallen, die Reisepüngel, die ihr dabei habt und diese knorzigen Wanderstöcke mit dem Eisenteil unten dran. Benutzt ihr das auch beim Gehen oder beim Wandern oder ist das mehr eine Dekoration? Nee, das benutzen wir schon zum Wandern und um das Gepäck ein bisschen auf die zweite Schulter zu verteilen. Ja. Und wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs? Ich bin seit 6 Monaten unterwegs. In ganz Europa oder mehr hier auf der Iberischen Halbinsel? Also bis jetzt deutschsprachiger Raum. Spanien ist das, wo ich am weitesten weg war, aber man kann das weltweit machen. Also überall, wo es einen hin verschlägt. Ja, und wie reist ihr denn die großen Entfernungen? Nehmt ihr manchmal den Zug oder den Bus? Also im Optimalfall versuchen wir alles per Anhalter zu machen, trampen. Und wenn es dann überhaupt gar nicht geht, wenn es zum Beispiel auf einen anderen Kontinent geht, dürfen wir auch mit dem Flugzeug reisen. Außer man bringt Zeit mit und heuert auf irgendeinem Schiff an. Das kann man auch machen. Und arbeitet ihr unterwegs auch? Klopft ihr bei irgendeiner Schreinerei an und sagt, hallo, wir sind wandernde Gesellen, gibt es einen Job für uns? Kost und Logis? Naja, also schon an sich nach dem Motto, geht jeder bei sich eigentlich im eigenen Handwerk halt zu den Firmen hin und fragt nach Arbeit an. Und wenn es klappt, dann bleiben wir dafür ein paar Wochen bis zu verschiedenen Anzahlen von Monaten. Da gibt es verschiedene Vereine und verschiedene Regelungen. Ich persönlich darf 3 Monate maximal an einem Ort bleiben und danach geht es wieder weiter. Und gibt es auch irgendjemand oder irgendetwas, das euch ein bisschen überwacht, dass das alles auch mit rechten Dingen zugeht? Ich nehme an, ihr befolgt auch bestimmte Regeln und Normen, oder? Ja, das liegt ja auch bei jedem selber dann im Interesse, dass man sich an die Regeln hält. Weil ich meine, die Regeln haben ja alle einen Grund, gerade mit den 3 Monaten. Da achtet man eigentlich schon selber drauf. Also man achtet natürlich jeder selber drauf, dass man sich an die Regeln hält. Das ist auch wichtig und man ist ja auch untereinander öfters unterwegs. Man ist selten alleine. Geht euch manchmal auch das Geld aus? Durchaus ja. Aber dann, wenn man gar kein Geld hat oder irgendwie gerade wirtschaftliche schlechte Zeiten sind, kann man immer noch bei einem Bäcker einfach nett nachfragen, ob man vielleicht noch ein Brötchen geschenkt bekommt. Wenn man nichts hat, muss man einfach nochmal fragen und hoffen, dass die Leute einem helfen. Und im Gegensatz natürlich auch, wenn wir irgendwie zu viel haben, dann können wir auch helfen oder irgendwie ein soziales Projekt unterstützen mit der Arbeit. Wandernde Gesellen, 3 junge Männer, die werden mir vielleicht erlauben, ein kleines Foto zu machen oder ein großes Foto, ist egal, hier mit der malerischen Plaza Real im Hintergrund. Und ja, fantastisch, ich gebe euch gleich meine Karte vom Radio, da könnt ihr mal reinhören. Was würdet ihr denn so insgesamt sagen? Was ist die Grunderfahrung von dieser Reise? Wie würdest du das ausdrücken? Benedikt, ne? Bendix. Entschuldigung, genau. Bendix. Das ist schwierig zu sagen, weil es eine sehr, sehr vielfältige Reise ist. Also ich bin jetzt seit 3,5 Jahren unterwegs und habe ein paar Länder gesehen. Und das ist sehr unterschiedlich, weil es landschaftlich, handwerklich, menschlich, kulturell, kulinarisch einfach so viele verschiedene Eindrücke sind, dass man aus allem einfach das Positive rauszieht, das Gute und sich in dem positiven Sinne weiterentwickeln kann, was automatisch passiert, menschlich vor allem und natürlich auch handwerklich, was mit die beiden Grundvorsätze sind, wenn man auf Wanderschaft gehen möchte. Oder das sind bei den meisten die Grundvorsätze. Und aber das so wirklich zusammenzufassen, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Jonas. Ja, also die Tübelei ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, wenn man es machen kann. Das ist eine einmalige Gelegenheit, die gerade uns Handwerkern vorbehalten ist. Und ja, was man dann daraus macht, ist jedem selbst überlassen. 100 verschiedene Möglichkeiten, wie Bendix das schon gesagt hat. Und man hat alle, kann seinen eigenen Weg gehen. Viele Möglichkeiten und so gestalten, wie man es selber gerne möchte. Danke. Lukas. Ja, ich bin auch gerade sehr froh, nach anderthalb Jahren unter anderem schon in Skandinavien gewesen und viel in Deutschland. Und freue mich jetzt auf die nächsten paar Tage und Wochen am Mittelmeerbereich. Ja, da könnt ihr euch auch mal an den Strand hauen, ne? Und ein bisschen die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Fantastisch. Ja, ich bedanke mich erstmal. Vielen Dank. Drei junge Männer aus Celle, Hannover, Bad Segeberg, wo die Karl-May-Festspiele stattfinden, und Jonas auch. Ne? Leipzig, komm her. Ja, Leipzig. Ich kann Mutschikiebchen sagen. Ja, ich hatte eine Freundin, die hat so gesprochen, nicht wahr? So. Als die Mauer aufging, ne? Da kommen die alle rüber. Du. Er hat noch nichts. Na gut, vielen Dank, Jungs. Fantastisch, klasse. Ja. Noch als wenn es gestern erst gewesen wäre, obwohl es klingt, als wär's mehr als 100 Jahre her. Ein warmer Sommertag, ich bin grad 10 Jahre alt und streune wie so oft allein und barfuß durch den Wald. Über die Hügel kommt ein fremder Zimmermann, bleibt stehen und nimmt sein Bündel von der Schulter, spricht mich an. Junge, sage mir, wie weit ist es bis zum nächsten Ort? Bin fremdgeschrieben, abgewandt und suche Arbeit dort. Fremder Zimmermann, lass mich ein Stück weit mit dir gehen. Du bist überall gewesen und du hast die Welt gesehen. Ich zeige dir den Weg, aber dafür erzählst du mir von anderen Ländern, auch mich zieht es lang schon fort von hier. Wir gehen und weißer Straßenstaub legt sich auf seine Schuhe und meine nackten Füße gerne höre ich ihm zu. Ich will wissen, wie der Himmel anderswo aussieht, und er spricht und singt sogar, und dabei lerne ich sein Lied. La la la la la. Der Weide sitzen wie um auszuruhen. Der Weg ist weit, ich spüre meine wunden Füße nun. Und der Zimmermann gibt mir das, was er übrig hat, von seinem bisschen Brot, und beide werden mir nicht satt. Der Zimmermann melkt auf der Wiese eine fremde Kuh. Forellen fange ich mit der Hand und ich sammle noch dazu eine Handvoll wilder Erdbeeren, und dann bitten wir zu Tisch bei frischer Milch mit Walderdbeeren und gebratenem Fisch. Zimmermann, bald wird es dunkel und ich muss zurück. Da drüben liegt ja schon die Stadt und ich wünsche dir viel Glück. Ich seh noch seinen goldenen Ohrring, wie er winkt und blinkt, als er mir ein letztes Mal noch aus der Ferne winkt. La la la la la la la la la la. Die Idee war so schön, es hätte so schön sein können, es hätte ein großer Tag für das Weltklima sein können, aber grandios gescheitert, schreibt die Presse. Es war das radikalste Projekt der deutschen Klimabewegung der vergangenen Jahre und hätte ihr größter Erfolg werden können. Doch das Vorhaben, Berlin bereits 2030 auf Klimaneutralität zu verpflichten und die Stadt damit zum weltweiten Vorreiter zu machen, ist krachend gescheitert. Das sagt die Taz am heutigen Montag. Schon eine Stunde nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr zeichnete sich am Sonntag ab, dass die notwendige Anzahl von mehr als 600.000 Ja-Stimmen nicht erreicht werden würde. Auf der Wahlparty der Initiative Klimaneustart im Kreuzberger Umspannwerk machte sich Katerstimmung bei den etwa 200 Aktivistinnen und Aktivisten breit. Das Ergebnis sei eine Niederlage, die uns jahrelang vorgehalten werden wird, so Aktivistin Marit Schatzmann. Und Luise Neubauer nannte das Ergebnis dramatisch für alle Menschen, auch für jene, die nicht für sie gestimmt hätten. Laut dem amtlichen Endergebnis votierten bei dem Volksentscheid 442.210 Menschen und damit eine knappe Mehrheit von 50,9% für die Initiative gegenüber 423.418 Nein-Stimmen, rund 48,7%. Doch das Zustimmungsquorum von 25% der Wahlberechtigten blieb auch angesichts einer insgesamt mauen Wahlbeteiligung von 35,8% in weiter Ferne. Der Lobbyverein für mehr Bürgerbeteiligung, mehr Demokratie forderte am Montag die Abschaffung des Quorums. Diese untergrabe das Mehrheitsprinzip. Dort, wo es kein Mindestquorum gäbe, wie etwa in Bayern oder Sachsen, sei die Beteiligung an Volksentscheiden am höchsten. Deutlich geworden ist abermals eine Spaltung der Stadt zwischen den Kiezen inner- und außerhalb des S-Bahn-Rings. In den 6 Bezirken, die vollständig oder zum Teil in der Innenstadt liegen, lag die Initiative vorn. In den 6 reinen Außenbezirken überwogen dagegen die Nein-Stimmen. Die Ergebnisse spiegeln damit fast exakt jene der Wahlwiederholung vom 19. Februar wider. Innerhalb des Rings, wo die Grünen fast flächendeckend stärkste Kraft wurden, und in den wenigen Wahlkreisen, in denen die Linke vorne lag, gab es eine Mehrheit für den Volksentscheid. Der schwarze CDU-Ring drumherum lehnte nun auch die Klimainitiative ab. Manifestiert hat sich damit eine Zweiteilung der Stadt zwischen einem progressiven Zentrum und einer eher konservativen Peripherie. Oder zumindest einer, die sich bei radikalen Politveränderungen nicht ausreichend mitgedacht fühlt. Die Enttäuschung steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Am Abend ist klar, es kommen nicht genügend Ja-Stimmen zusammen. Der Volksentscheid für ein klimaneutrales Berlin bis 2030 ist gescheitert. Eine Klatsche für die Organisatoren, auch wenn die sich sichtlich bemühen, positiv zu bleiben. Wir haben die Diskussion auf jeden Fall angefacht. Es wird jetzt wirklich darüber geredet, wie kriegen wir diese Stadt wirklich schnell klimaneutral. Es wird jetzt darüber gesprochen, weil wir müssen in diesem Jahrzehnt massiv runterkommen. Und von daher würde ich sagen, wir haben zumindest einen Teilerfolg erzielt. Kokain und Geld ist nicht in meiner Welt. Ist ja auch okay, verstehe das ja durchaus. Doch hör bitte auf zu sagen, alles andere ist out. Kann kann auch nicht sein, dass man nur relevant ist, wenn man Rapper oder ein alter weißer Mann wie James Blunt ist. Kritik an der Gesellschaft tut dem Pop gar nicht gut. Zu viel Lieder über Liebe ist nicht Indie genug. Ich muss einen Hit haben, der soll bitte eingängig sein. Muss was im Schritt haben, sonst komm ich ins Line-Up nicht rein. Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Einfach wenn du sie schreist. Deutsche Männer in die Band sind der beste Beweis. Deshalb nehme ich es jetzt als Kompliment, wenn wieder jemand sagt, dass er ja eigentlich keine Frauenstimmen mag. Olli sagt ihm Mr. Cheesy, was ich da mache. Find seine Sachen auch nicht gut, doch hab's ihm nie gesagt. Warum will er mir da sagen, wie's zu gehen hat? Wie wär's, wenn jeder einfach schaut, wie er es selbst besser macht? Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Nicht zu anstrengend sein, mich sexy anziehen, doch darf auch nicht zu anziehend sein. Ich muss dünn sein, aber lieber auch nicht zu dünn. Muss mir anhören, Sexismus ist doch gar nicht so schlimm. Ich muss Kinder kriegen, denn ich bin ja bald 30, ich muss Karriere machen. Nicht girly sein, aber weiblich. Ich muss smart sein, muss für mich einstehen, dabei nicht schwierig sein, bis alle einsehen. Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 254. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1943. ¡Que en el estado de guerra en Salamanca! ¡Y con la ayuda de Dios! ¡Histórico! ¡Es por la España! María Osten, Frühling in Madrid. Madrid, 28. April 1937. Es ist keine Anklage, es ist kein Aufruf. Beides hielte die Feder aus. Was schwer ist, ist die Wahrheit, die Wirklichkeit auf Papier den Menschen so nahe zu bringen, dass sie den Krieg fühlen. Wenn wir von Madrid erzählen, dann müsste die Feder gleichzeitig filmen, in Farben malen, fotografieren und zu dem Einzelnen so sprechen, dass er alles wie am eigenen Leib verspürt, dass er es miterlebt, nicht schlafen kann, bevor er es dem anderen nicht mitgeteilt hat und mit dem anderen nicht bereit ist, zu helfen. In der Stunde, wo heute die Artilleriebeschießung Madrids erzählt wird, hört der Schreibende neue Einschläge. Und das, wovon er gerade spricht, ist nicht alt, sondern nur eben vorbei. Es hat sich in einer neuen, vielleicht noch grausigeren Variation wiederholt. Lag vorhin in der Blutlache auf dem Trottoir der im Augenblick reglose Körper eines Schwerverletzten, der ahnungslos die Straße überqueren wollte, so hält die an der nächsten Ecke jetzt ein Mann, ein kleines Bündel, etwas Baumelndes, etwas Rotbeflecktes entgegen. Du siehst hin, es sind zwei Kinderbeine in Söckchen und Sandalen. Der kleine Körper ist tot. Und der Mann, der ihn trägt, wird blass, blickt dir mit Entsetzen in die Augen, legt das Bündel auf die Straße und kotzt an der nächsten Häuserecke. Es ist ja nicht der Tote, der seinen Tod erlebt, nein, das bist du. Das ist die Mutter, die vielleicht gerade jetzt von ungewisser Angst getrieben, weil auch sie den Einschlag hörte, den Namen ihres Lieblings aus dem Fenster ruft. Und sie erlebt den Tod und du mit ihr. Die Leute auf der Straße deuten in eine Richtung. Du läufst hin. Und es war nicht der Schuster, nicht das Kind, das wohl neben ihm spielte, nicht die Frau, die Mutter mit der Einkaufstasche, die alle drei in dieser großen Lache Blut, tot vom Haus liegen. Auch das bist wieder du. Die Familie, die Angehörigen, die diesen Tod erleben. Sie sind stumm. Sie hat es getroffen. Du blickst hin. Die Münder stehen auf. Sie wollten alle drei dasselbe schreien. Du musst jetzt für sie schreien. In einer anderen Straße, vier Männer halten einen Mann. Er schreit, er zerrt, er trampelt mit den Füßen. Er kann es einfach nicht glauben. Das ist zu furchtbar. Er hielt sie doch noch vor einer halben Stunde an der Hand. Sie wollte doch nur in den Laden gehen. Er gab ihr doch noch das Geld. Sie sagte, sie komme gleich wieder, weil der kleine Ricardo mitgehen wollte. Sie liegt schon auf der Bahre. Man will sie in den Totenwagen heben. Er weiß, das sind ihre Schuhe, ihre Beine, aber er lüftet doch das blutige Tuch, das ihren Kopf verdeckt. Es ist ganz ruhig geworden. Die vier ließen ihn los. Er blickt lange in das, was ehemals ihr Gesicht war. Alle anderen sind beiseite getreten. Es ist ganz still. Auch auf dem Kontrollwagen für das Netz der Straßenbahnen, denn es ist durch die Granate auseinandergerissen, wird die Leiter lautlos hochgerichtet. Und zwei Monteure ziehen den Draht wieder zusammen. Plötzlich ein zänkisches Geschrei. Jungens wühlen in dem Granattrichter und streiten sich, wer den größten Splitter bekommt. Da legt er das Tuch wieder über den vertrauten Kopf. Die beiden Sanitäter heben die Bahre in den Wagen. Dann steigt er zu ihr ein. Und vorm Hauseingang wich die Portiersfrau sowie irgendeinen Schmutzfleck das Blut von ihr auf. Und schon sind die kleinen Mädchen mit dem Seil wieder da. Zwei drehen und das dritte springt ein. Und im Hauseingang diskutiert man, was schrecklicher sei, Fliegerbomben oder Artilleriegranaten. Auf einem anderen Platz. Du siehst eine Frau mit hysterischem Schrei in die Haustür flüchten. Wie erstarrt stehen zwei an der Hauswand, halten sich an den Händen. Sie können es noch nicht fassen. Ganz aufgeregt, in überstürzenden Worten bringen sie hervor: Wenn nicht dieses hier, diese vier abgeladenen Kisten hier gestanden hätten, wären sie getroffen worden. Weiter oben im Café an der Ecke sitzen hinter den großen Fenstern Soldaten und Zivilisten. Man spricht, man lacht an den Tischen. Die Kellner in den weißen Schürzen servieren in den silbernen Kaffeekannen aufgebrühte Gerste. Aber auch das verdirbt die Stimmung nicht. Draußen halten einige Autos, mit den Zeichen der Brigaden versehen. An einem Tisch verabschieden sich zwei Offiziere. Der eine von ihnen, ein ehemaliger Professor. Sie müssen zurück zur Front. Sie drehen die Türe. Sie machen die ersten schnellen Schritte auf das Auto zu. Da schlägt es plötzlich hinter ihnen ein. Ein Autorad fliegt 20 Meter weit über das Trottoir. Ein Stück Granate fliegt durch die Drehtür ins Café. Wenn schon ein eiserner Mast von der Straßenlaterne bricht und ein Baum um die Hälfte kürzer gemacht wird, was soll dann von einem armen Menschen übrig bleiben, wenn ihn ein Stück von diesem Eisen trifft? Im Café lagen zwei Tote. Die beiden Offiziere hatten noch Glück. Es traf sie nur ein kleines Stück. Mit großen, aber nicht lebensgefährlichen Schulter- und Rückenwunden kamen sie davon. Aber auch hier siegt schon nach wenigen Minuten das Leben. Die Glassplitter werden aufgefegt. Das Auto wird abgeschleppt und schon geht alles wieder seinen gewohnten Gang. Die Ruhe der Bevölkerung von Madrid gibt der Front die Kraft. Und die blutige Frühjahrssaat in Madrid wird aufgehen als Siegesernte der Spanischen Republik. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 254. Eine Niemandsland-Produktion, 2023. Literaturangabe. Ich verlas einen Text von Maria Osten. Das ist Maria Gresshörner. Sie war Reporterin und Redakteurin. Maria Osten wurde 1908 in Ostwestfalen geboren. Sie war als Tochter eines Gutsbesitzers in Westpreußen aufgewachsen. Dann trat sie in die KPD ein. Sie lernte Krankenpflegerin und war lange Sekretärin im Malik Verlag. 1933 ging sie nach Moskau. Sie befreundete sich mit dem russischen Schriftsteller und Funktionär Michail Koltsow und nahm am Saarkampf teil. Sie machte Bekanntschaft mit Bertolt Brecht. Sie war Spanien-Korrespondentin der Deutschen Zentralzeitung in Moskau. Von Paris aus war sie Redakteurin der Zeitschrift Das Wort, ebenfalls in Moskau verlegt. Nach der Verhaftung von Koltsow zum Jahreswechsel 1937-38 reiste sie in die Sowjetunion. Sie wurde Mitte 1941 verhaftet und liquidiert. Das Todesdatum von Maria Osten ist unbekannt. Frühling in Madrid erschien in der Deutschen Zentralzeitung in Moskau, Jahrgang 12, Nummer 99, vom 1. Mai 1937. No pasarán. Pasaremos. Verehrter Herr und König, weißt du die schlimme Geschichte? Am Montag aßen wir wenig und Dienstag aßen wir nicht. Am Mittwoch mussten wir darben, am Donnerstag litten wir Not. Und ach, am Freitag starben wir fast den Hungertod. Drum lass am Samstag backen, das Brot fein säuberlich, sonst werden wir Sonntag packen und fressen, o König, dich. És primavera, no només a Contrabanda FM, sinó també a Nimansland. Una veu lliure en un món poc lliure. 91.4 a Barcelona. Aus Le Monde Diplomatique, nun der Hörtext von Fremde Podcasts Audios. Imperialer Moralismus, die Rolle der USA und ihrer Kriege. Edito. Imperialer Moralismus von Serge Halimi. Die Außenpolitik der USA wird sich nicht grundlegend ändern, nur weil jetzt die Mehrheit im Senat den Demokraten, im Repräsentantenhaus dagegen den Republikanern gehört. Das Wahlergebnis vom 8. November demonstriert vielmehr, wie stark der neokonservative Militarismus vieler republikanischer Abgeordneter und der moralische Neoimperialismus vieler Demokraten sich überlappen. Das ist freilich nichts Neues. Schon der Demokrat Woodrow Wilson hatte die USA in den von imperialen Rivalitäten gekennzeichneten Ersten Weltkrieg hineingezogen, angeblich um, Zitat, die Demokratie auf Erden zu sichern. Was ihn nicht daran hinderte, den Kuckucksklan zu preisen. Zu Zeiten des Kalten Krieges waren republikanische wie demokratische Präsidenten entschlossen, die sogenannte freie Welt gegen das sogenannte Reich des Bösen, also den atheistischen Kommunismus, zu verteidigen. Nach dem Untergang der Sowjetunion begann der sogenannte Krieg gegen den Terrorismus, der laut George W. Bush, Zitat, die Tyrannei in der Welt beenden würde. Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak. Die demokratischen Kreuzzüge der USA kosteten nicht nur mehrere Millionen Menschenleben. Sie brachten auch die Einschränkung der Freiheitsrechte, den McCarthyismus, die Jagd auf Whistleblower und reihenweise Bündnisse mit Diktatoren und Gewaltverbrechern, denen Gewaltenteilung ein Fremdwort war. Doch solange sie auf der Seite der USA standen, brauchte keiner von ihnen, ob Suharto in Indonesien, die Rassisten in Südafrika oder Pinochet in Chile, den Verlust der Macht oder des Lebens durch eine Militärintervention des Westens zu befürchten. Dass derzeit ein Demokrat im Weißen Haus residiert, dürfte es sogar leichter machen, den imperialen Hegemonieanspruch als Kampf für die Demokratie zu maskieren. Selbst angesichts eines so widerwärtigen Gegners wie Putin wäre die transatlantische Linke schwerlich einem Richard Nixon, einem George Bush oder einem Donald Trump nachgelaufen. Auch der französische Kolonialismus präsentierte sich als Erfüllung einer von der Aufklärung inspirierten Mission, was ihm die Unterstützung von progressiven Intellektuellen verschaffte. Heute legitimiert sich die moralische Wiederaufrüstung des Westens im Kampf gegen den russischen, iranischen und chinesischen Autoritarismus. Am 24. Oktober begrüßten 30 demokratische Abgeordnete die Ukraine-Politik von Präsident Biden, forderten aber auch Verhandlungen zur Beendigung des Kriegs. Dieses eher banale Plädoyer löste auf Twitter einen derartigen Kriegstaumel aus, dass fast alle tapferen Unterzeichner ihre Unterschrift umgehend zurückzogen. Der Abgeordnete Jamie Raskin demonstrierte die hohe Kunst des geistigen Tiefflugs, die für Zeiten der Einschüchterung typisch ist. Moskau ist das globale Zentrum für antifeministischen, schwulen und transfeindlichen Hass, wie auch der Theorie vom großen Austausch. Diesen faschistischen Ansichten treten wir entgegen, indem wir die Ukraine unterstützen. Zitat Ende. In der Aufzählung fehlt nur der Kampf gegen die Erderwärmung. Dann hätten wir die findige Neudefinition der US-Kriegsziele beisammen, die sich die künftige imperialistische Linke auf die Brust heften wird. Eines Morgens in aller Frühe, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Und wenn ich sterbe, oh ihr Genossen, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Wenn ich sterbe, oh ihr Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. Wenn ich sterbe, oh ihr Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. In den Schatten der kleinen Blumen, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. In den Schatten der kleinen Blumen, in die Berge bringt mich dann. In den Schatten der kleinen Blume, in die Berge bringt mich dann. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior. Und diese Blume sagen alle, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit starb. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Herrschaft des Schreckens. 20 Jahre Irakkrieg von Sevin Dagdelen. Sevin Dagdelen ist Mitglied des Deutschen Bundestages. Was macht eigentlich George W. Bush, der 43. Präsident der Vereinigten Staaten, der vor 20 Jahren mit dem Überfall auf den Irak das Völkerrecht gebrochen und ein ganzes Land zerstört hat? Juristisch unbehelligt und straffrei lebt er auf seiner Ranch in Texas und malt Ölbilder verbündeter Staats- und Regierungschefs bis hin zu US-Soldaten, die in seiner Amtszeit verwundet wurden. Transatlantische Leitmedien lassen milde walten gegenüber dem Hobbymaler und würdigen seine Portraits of Courage als gar nicht mal so schlecht, Süddeutsche Zeitung. Der Krieg gilt mittlerweile als Fehler, mehr nicht. Die US-Folter in Abu Ghraib? Schlimm, aber davor unter Saddam Hussein war es schlimmer. So relativiert die Zeit US-Völkerrechtsbruch und Kriegsverbrechen. Sicher, zum Jahrestag wird kurz an den Krieg erinnert. Und auch die von US-Geheimdiensten zusammen manipulierten Lügen über angebliche Massenvernichtungswaffen finden wohl Erwähnung. Keiner aber kommt auf den Gedanken, George W. Bush Kriegsverbrecher zu nennen, der er doch ist. Keiner ruft nach einem Sondertribunal und internationaler Ermittlung. Auch die Bundesregierung meint, im Fall der USA von Kriegsverbrechen nichts zu wissen. Und so macht sich auch keiner in der Generalbundesanwaltschaft an Ermittlungen und einer Anklage. Die Ampelregierung will bis heute noch nicht einmal eine rechtliche Bewertung vornehmen, ob der Einsatz der US-geführten Koalition der Willigen einen Bruch des Völkerrechts darstellt und als völkerrechtswidriger Angriffskrieg anzusehen ist. Im Gegenteil, die Grünen geführte Außenministerin wiederholt auch noch die damalige Begründung der Bush-Administration, die mehr, dass der Krieg erst begann, nachdem dem Irak zuvor eine letzte Gelegenheit gegeben worden war, seinen Verpflichtungen bezüglich der Kontrolle und Vernichtung seiner Massenvernichtungswaffen nachzukommen. Es ist nicht zu fassen. Die US-Armee hat auf Befehl von George W. Bush Schrecken und Furcht im Irak verbreitet. Shock and Awe war offizielle Kriegstaktik. Massive Luftangriffe und Raketen auf das irakische Militär, wie auch die zivile Infrastruktur im ganzen Land. Iraks Wasserversorgung und Elektrizitätsnetze wurden gezielt und systematisch zerstört. Krankenhäuser wie Schulen getroffen. Die Stadt Fallujah war nach mehrmonatiger Belagerung und Bombardements dem Erdboden gleich. Bis heute kommen irakische Kinder grausam verkrüppelt auf die Welt als Folge der von Washington tonnenweise verschossenen Uranmunition. Für hunderttausende Tote, die der damalige US-Präsident verantwortet, wird ihm großzügig geopolitischer Rabatt gewährt. Und das ohrenbetäubende Schweigen des Internationalen Strafgerichtshofs in Bezug auf Bush, dessen Chefankläger Karim Khan wie ein willfähriger Angestellter der US-Administration agiert, ist Teil einer globalen Willkürherrschaft des Schreckens. Ich verlasse einen Artikel von Sevin Daktelen, veröffentlicht in der Ausgabe vom 20.03.2023 der Tageszeitung Junge Welt. Frühling im Niemandsland. Gar nicht, wie ich das alles ertragen hab. Wie oft hab ich gedacht, es wird nie mehr Tag. Endlose Nacht, kein Licht im Firmament. Wie unter Wasser, mit Füßen im Zement. Was hatte ich verbrochen, dass man mich so bestraft? Oh, oh, oh. Doch dann kamst du und deine Worte gaben mir Kraft. Ich konnte zum ersten Mal seit Jahren wieder lächeln, als du mir sagtest, es ist vorbei. Ohne dich kommt der Frühling und damit geritten, wie blöd kann man sein zu glauben, wir passen zusammen. Wie konnte ich mich nur selbst zu dieser Hölle verdammen? Endlich spür ich, dass außer Jen auch noch Blut in meinen Armen fließt. Wie die pure Lust am Leben wieder in mir sprießt. Ohne dich kehrt das Leuchten zurück in mein Gesicht. Ohne dich, oh, oh, was Schönes gibt es nicht. Ohne dich. noch gar nicht richtig fassen. Ich auch nicht. Heißt das, dass ich von jetzt an richtigen Sex haben kann, so mit allem drum und dran? Aber natürlich, wenn du darauf Wert legst. Und es ist niemand mehr da, der mich vor all meinen Freunden lächerlich macht? Genau. Du, ich hab dich wirklich schon lange nicht mehr so entspannt gesehen. Vielleicht können wir doch einfach ganz von vorne anfangen. Das wäre schön. Aber nur unter einer Bedingung. Ohne dich kommt der Frühling und damit auch der gebrochen. Das Einzige, was wirklich interessiert, ist die Musik und eben die Politik nicht. Das bringt mich aber Politik dann doch nochmal... Politik interessiert mich schon, aber irgendwie nicht, weil es ist ja so viel Parteipolitik. Ja, das ist ja sowieso uninteressant. Dann reden wir doch aber über das, was die Künstler betrifft. Also zum Beispiel die Debatte, dass ein weißer Musiker kein Jazz und kein Reggae spielen soll, weil das kulturelle Aneignung ist. Da muss es eine Position zu geben. Also da, meine Position ist so, eigentlich habe ich sowas noch nie gehört. Aber es schwebt im Raum, also dass irgendwelche Leute irgendwelche, sagen wir mal so Regeln erfinden, immer wieder neue Sachen. Und in der heutigen modernen Welt gibt es ja sehr viele Regeln, wo dann irgendwie mit ausgelotet wird, ja, was darf man noch machen und so weiter. Und? Aber ich sag mal so, ich als Musiker, ich empfinde die Musik fast so wie eine, das ist ein Überwesen, das bin ich nicht selbst. Die Musik gibt's. Und die Musik ist entstanden durch Vermischung von Kulturen und durch Wanderung, was weiß ich wodurch. Und irgendwann kam man irgendwie auf die Idee, hat einer für Johann Sebastian Bach eine Orgel gebaut und so. Also, und dann in Afrika spielt man Trommel und so. Und irgendwie diese ganze Musik ist eigentlich, das mache ich eigentlich gar nicht selber. Die ist da. Die Musik ist da und ich bin der ausführende Musiker. Und ich mache die Musik, die ich fühle. Und wenn ich Musik fühle und jemand anders sagt, aber das ist kulturelle Aneignung, dann interessiert mich ein Scheißdreck. Okay. Weil was soll das? Das ist ja wieder eine Uniformierung. Das ist ja eigentlich ist es Dreck. And people ask me. People ask me about this faith. What kind of faith is it? Is it a religious faith? No. I believe that that kind of faith is a personal thing. The faith I'm talking about is a faith in humanity, a faith in community, a faith that finds its ultimate expression in international solidarity. There is power in a union. The lines, power in the hand of the worker. But it all amounts to nothing if together we don't stand. There is power in a union. Now the lessons of the past are all learned with workers' blood. The mistakes of the bosses we must pay for. From the cities and the farmlands to trenches full of mud. War has always been the boss's way, sir. The union forever defending our rights. Down with the blackleg who workers unite. With our brothers and our sisters, together we will stand. There is power in a union. Now I long for the morning that I realize brutality and unjust laws cannot defeat us. Who'll defend the workers who cannot organize when the boss Nazis and their lackeys out to cheat us. Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. Yeah, there's power in a union. A union forever defending our rights. Down with the black legal workers, unite. With our brothers and our sisters, together we will stand. There is power in a union. The union forever defending our rights. Down with the black legal workers, unite. With our brothers and our sisters, together we will stand. There is power in a union. Have a great night tonight in Shrewsbury. Enjoy the rest of your weekend. Even you, mate. Ich lese hier gerade die Meldung auf meinem Monitor, dass die UN-Vollversammlung gerade etwas Bahnbrechendes beschlossen hat. Wie gesagt, es ist mittlerweile der 29.03. Es ist 18.48 Uhr. New York. Im Kampf gegen die Klimakrise hat die UN-Vollversammlung den Internationalen Gerichtshof in Den Haag angerufen. Das Gericht soll ein Gutachten dazu erstellen, welche Verpflichtungen Länder zur Bekämpfung der Erderwärmung haben. Das größte Gremium der Vereinten Nationen verabschiedete am Mittwoch eine maßgeblich vom bedrohten Inselstaat Vanuatu eingebrachte entsprechende Resolution einstimmig. Die Initiatoren erhoffen sich durch eine rechtliche Meinung des Hauptgerichts der Vereinten Nationen stärkere Maßnahmen zum Klimaschutz weltweit. Das Gutachten des Internationalen Gerichtshofes, das die Anforderungen zur Klimagerechtigkeit festlegen soll, wird in etwa 2 Jahren erwartet. Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes, des wichtigsten Rechtsprechungsorgans der Vereinten Nationen, sind nicht bindend. Sie besitzen jedoch erhebliche juristische Bedeutung und werden oft von nationalen Gerichten berücksichtigt. Vanuatu und die anderen Unterstützerstaaten hoffen daher, dass das künftige IGH-Gutachten für einen erheblichen Schub bei der internationalen Klimapolitik sorgen wird. Eine solche Meinung würde der Vollversammlung, den Vereinten Nationen und den Mitgliedstaaten helfen, die mutigeren und stärkeren Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, die unsere Welt so dringend benötigt. Das sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Ich verlas eine Meldung der deutschen Presseagentur DPA. Wer entwurzelt ist, entwurzelt auch andere. Wer verwurzelt ist, entwurzelt niemanden. Simone Weil, 1943. 1843. Ein deutschlandreisender Exilant namens Heinrich Heine dichtet in Deutschland ein Wintermärchen. Im traurigen Monat November war's, die Tage wurden trüber. Der Wind riss von den Bäumen das Laub, da reiste ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar, die Augen begannen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Zu meinem heutigen Transfer bediene ich mich noch Heines Beschreibung des preußischen Militärs. Noch immer das hölzern pedantische Volk, noch immer ein rechter Winkel. In jeder Bewegung und im Gesicht der eingefrorene Dünkel. Sie stelzen noch immer so steif herum, so kerzengerade geschniegelt, als hätten sie verschluckt den Stock, womit man sie einst geprügelt. Deutschland, ein Wintergarten. O, du alter brauner Pleitegeier, hüte deine Eiseneier. Über allen Gipfeln blähen sich deine ungelegten Träume weit auf und beschweren auf im Kopf gepflanzte Tannen zum Beschneiden von unerwünschten Trieben, dem botanischen Ausdruck fürs Abschieben. Polizieren im Teutonenforst zum Schutz ihrer selbst, Thusnelda und Horst. Zum Selbstschutz. Wobei man hin und wieder mal fragt, warum hier seit wann wer Wurzeln schlägt. Die wird man schon noch schlagen dürfen, aber man wird ja wohl noch fragen dürfen. Nach tausendjähriger Botanik knospt identitäre Panik. Sie wächst in sich selbst hinein, geradezu hermetisch. Die Stecklinge stammeln den Stammbaumfetisch. Wozu das alte Holz abklopfen, wenn nicht um bald auch wieder umzutopfen? Wozu jetzt das alte Holz abklopfen, wenn nicht um bald auch mal wieder umzutopfen? Wer verwurzelt ist, entwurzelt niemanden. Wer entwurzelt ist, entwurzelt auch andere. Thank you. Perfektomat und der Retrogott. Zeit hat uns. Das Stück Wurzel aus. Diese Woche ein bisschen neue Musik im Niemandsland, eine Musikneuvorstellung. Und zwar ist mir hier eine CD auf den Redaktionsplattentellertisch geflattert. Die heißt Zeit hat uns. Und die Gruppe heißt Perfektomat und der, Achtung, Retrogott. Das ist, soweit ich das hier sehe, ein Kölner Duo. Das ist der Bassist Joscha Oetz und der Rapper Kurt Tallert alias Retrogott. Naja, die zwei machen so eine Art, wie soll man das nennen, philosophisch-poetischen Sprechgesang. Zeit hat uns, heißt das Album. Es ist erschienen auf ENTBS, Road Trade, Good to Go. Oetz ist Teil der Kölner Jazz- und Improvisationsszene, lese ich hier im Internet, die über die letzten 30 Jahre sich vor allen Dingen durch ihre Nähe zu Avantgarde- und Free-Jazz-Formen ausgezeichnet hat. Der 1971 geborene Kontrabassist spielt derweil nicht nur in verschiedenen Konstellationen, sondern lehrt den Jazz auch als künstlerischer Leiter der offenen Jazz-Hausschule bezüglich Musikvermittlung Vorbild in Köln. Die musikalischen Vorbilder für das Projekt sind zahlreich. Tallert und Oetz kommen mit ihrer Aufzählung kaum hinterher. Miles Davis, Steve Coleman, Jill Scott Heron, Ornette Coleman und viele, viele mehr. Immer Jazz und Hip-Hop zugleich, aber das Beste aus beiden Welten. Urteilen Sie selbst, verehrte Hörerinnen und Hörer, hier kommt eines der Lieder, das Titellied auch gleich, Zeit hat uns. Zeit hat uns. Zeit hat uns. Hör mir zu, mein Freund, versteh doch sie. Zeit hat dich, nicht du hast sie. Hör mir zu, mein Freund, versteh doch sie. Zeit hat uns, nicht wir haben sie. Hör mir zu, mein Freund, versteh doch sie. Zeit hat dich, nicht du hast sie. Zeit hat uns, nicht wir haben sie. Sie treibt dich vor sich hin wie ein Hirte sein Vieh. Von nun über nachher nach niemals, übers Niemandsland nach nie. Die Macht an sich macht sie. Was ihr passt, ist konstante Kraft. Ruhig und stetig, ohne Hast. Wir machen Anstalten, sie aufzuhalten. Strampelnde, tragische Gestalten im Wahn von Schalten und Walten. Obwohl doch selbst Erinnerungen welken, zu Erde werden, verbesen mit entwurzelten Nelken. Zeit vergisst, Zeit vergibt, Zeit verrinnt, niemanden drinnt ihr. Wir wollen Zeit sparen, wollen sie bewahren, versuchen es mit Fantasie. Unhaltbarer Theorie, Politik, Konsum und Chirurgie. Versuchen zu verstehen, versuchen der Versuchung zu widerstehen, zu versuchen zu verstehen, versuchen zu stehen, versuchen zu verstehen, um zu stehen, aber gehen in die Knie. Hör mir zu, mein Freund, versteh doch sie. Zeit hat dich nicht, du hast sie. Hör mir zu, mein Freund, versteh doch sie. Zeit hat uns nicht, wir haben sie. Hör mir zu, mein Freund, versteh doch sie. Zeit hat dich nicht, du hast sie. Zeit hat uns nicht, wir haben sie. Ein Schrei, dann Gedichte, Lieder, Seufzer und Litanei. ein Stöhnen, Kreischen, allerlei Gelaber, aber immer wieder ein und aus, aus und ein aus. Ein Winseln und Hauchen, kein Hauch von Atempause, unvermeidlich, stetig weiter, unweigerlich, unerbittlich, keine Wahl. In Freudentränen überschwemmten Lokal, zechten Freude und Qual und sind dabei der Zeit egal. Das Alte bleibt selten erhalten, oder das Neue verfällt dem Alten. Zwischen Winter und Frühling werfen Welten Falten. Zwischen eben und jetzt passt kein Haar. Eine Sekunde fühlt sich an wie ein Jahr. Einen Moment lang hieltest du meine Hand. Einen Moment lang hieltest du meine Hand. Vor einem Augenblick warst du noch da. Hör mir zu, mein Freund, versteh doch sie. Zeit hat dich nicht, du hast sie. Hör mir zu, mein Freund, versteh doch sie. Zeit hat uns nicht, wir haben sie. Hör mir zu, mein Freund, versteh doch sie. Zeit hat dich nicht, du hast sie. Zeit hat uns nicht, wir haben sie. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im Niemandsland für die Wochen vom 3. bis zum 17. April 2023. Die erste Meldung kommt von der Ostfront. Die deutschen Waffen sind dabei. Berlin, 18 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2, die die Bundesregierung der Ukraine zugesagt hatte, sind offenbar dort angekommen. Der Transport habe bereits vergangene Woche begonnen. Nun seien sie an der Grenze den ukrainischen Streitkräften übergeben worden, berichtete der Spiegel am Montag. Ebenfalls geliefert wurden demnach 40 Schützenpanzer des Typs Marder und ein umfangreiches Paket zugehöriger Waffen sowie Ersatzteile. In den vergangenen beiden Monaten waren ukrainische Soldaten und Techniker in Deutschland an dem Kampfpanzer und dem Schützenpanzer ausgebildet worden. Deutsche Panzer rollen an der Ostfront. Die gute Nachricht für die Deutschen ist, es sterben die anderen, Ukrainer und Russen. Das klingt ein bisschen zynisch, meine Damen und Herren, aber so zynisch ist eben die Rüstungsindustrie. Thema Bankenkollaps. Die Krisen werden heftiger, die Abstände dazwischen kürzer. Und die Pleiten von Silicon Valley Bank und Credit Suisse. Ich verlese einen Kommentar von Sebastian Edinger, veröffentlicht in der Jungen Welt vom heutigen Montag, dem 27.03.2023. Es geht um ein neues Finanzmonster. Etwa 1,6 Billionen Euro nahmen die EU-Staaten während der letzten großen Finanzkrise in die Hand, um Pleitebanken zu retten oder abzuwickeln. Nie wieder Bankenrettung auf Kosten der Steuerzahler wurde dann parteiübergreifend versprochen. Viele Reformen wurden diskutiert, von strengen Eigenkapitalvorschriften bis hin zur Zerschlagung oder Vergesellschaftung der Großbanken. Das toxische Investmentbanking sollte weg. Man wollte solide Hausbanken. Umgesetzt wurde wenig. 2014 wurde ein gemeinsamer Abwicklungsfonds der Euroländer beschlossen, den die Banken selbst im Volumen von 1% der gedeckten Einlagen füllen sollten. Es ist also mal wieder Bankenkrise und vielleicht wird es noch heftiger als beim letzten Mal. Das schreibt, wie gesagt, Herr Sebastian Edinger am heutigen Montag. Schließlich ist die multiple Krisendynamik seither nie abgebrochen. Und die Krisen sind immer heftiger, die Abstände dazwischen immer kürzer geworden. Kapitalismus halt. Auf das Platzen der Subprime-Blase, den Lehman-Kollaps und die Finanzkrise folgten Weltwirtschafts-, Währungs- und so manche Schuldenkrise. In der Eurozone nahmen die Troika-Diktate 2018 in Griechenland ihr Ende. 2020 kam dann Corona. Nun der Ukraine-Krieg mit all seinen Subkrisen sowie der Energie- und der Nahrungsmittelkrise. Die stets präsente Klimakrise nicht zu vergessen. Jetzt also wieder die Banken, angefangen mit der kalifornischen Silicon Valley Bank, die SVB, im Herzen des globalisierten, finanzgetriebenen Kapitalismus. Es ist kein Zufall, dass es zuerst einen Finanzier der Digitalwirtschaft erwischte. Schließlich dauern dort die Verwerfungen schon seit Monaten an, wie etwa die rückläufigen Profite und Massenentlassungen bei Konzernen wie Meta, Twitter, Amazon oder Microsoft zeigen. Stagnierende Nutzerzahlen, rückläufige Werbeeinnahmen und Unsicherheiten über den Fortgang der Digitalisierung machen Big Tech zu schaffen. Doch nicht nur in den großen Digitalkonzernen gerät die Kapitalverwertung ins Stocken. Gerade das Segment der Tech-Startups ist extrem überhitzt. Kleine Firmen werden mit gigantischen Fremdkapitalhebeln zu Einhörnern hochgejazzt. Milliarden werden in neue Technologien mit ungewisser Zukunft gepumpt, um vielversprechende Märkte zu sichern. Ein Hype folgt auf den nächsten. Überall locken Traumrenditen. Diese Dynamik produziert Erfolgsstories, neue Milliardenkonzerne und viel privaten Reichtum, aber eben auch gigantische Flops, Pleiten und Rekordverluste. Das stresst die Investoren. Daher war die SVB als Tech-Finanzierer besonders auffällig für Schocks. Hinzu kam die Überforderung der Politik. Da wird im Zuge der Kämpfe um die Ukraine ein Wirtschaftskrieg gegen Russland angezettelt, um die geopolitischen Interessen der USA durchzusetzen. Um die folgende Inflation im Zaum zu halten, werden die Zinsen erhöht. Während der Tech-Startup-Boom jedoch zu großen Teilen auf erhofften Profiten in der Zukunft und auf billigen Krediten in der Gegenwart beruht. Wenn Kapitalgeber angesichts steigender Zinsen zögerlicher werden, wenn erste Finanzierungsrunden bei vermeintlich vielversprechenden Start-ups platzen, wenn die Bank anfängt, ältere Staatsanleihen mit Verlusten zu verkaufen und wenn die Eigenkapitalquote zu niedrig ist, um Verluste abzufedern, dann kommt Panik auf. Und ratzfatz geht das Geldhaus über die Wupper, das eine Woche zuvor noch als solide galt. Nun verfügen die USA als Hegemon der westlichen Welt, Kontrolleur großer Teile der digitalen Infrastruktur und Dollaremittent über einige staatliche Handlungsfähigkeit. Sie haben die Mittel, um die Lage erstmal zu beruhigen. Ein Ereignis wie der SVB-Kollaps kann, singulär betrachtet, gut bewältigt werden, indem die notwendigen Milliardenbeträge bereitgestellt werden. Wie groß die Schockwellen im noch immer sehr eng vernetzten Finanzsektor werden, wird sich erst zeigen. Eine Studie der Social Science Research Network geht davon aus, dass 186 weitere Banken ein ähnliches Schicksal bevorstehen könnte wie der SVB, allein in den USA. Zudem sind die Staatsgrenzen der USA nicht die Grenzen des globalisierten Finanzkapitalismus, wie sich dieser Tage in der Schweiz gut beobachten lässt. Dort wurde gerade die chronisch skandalbehaftete Credit Suisse CS vom Konkurrenten UBS geschluckt. Die Credit Suisse verfügte im letzten Jahr über eine offensichtlich schön gerechnete Eigenkapitalquote von 14,1%. Andere Berechnungen kommen auf rund 6%. Zugleich zeigen die CS-Anleger stets ein Faible für sehr risikobehaftete, sehr schmutzige Geschäfte. Viel Risiko und wenig Rücklagen, um Fehlinvestitionen abzufedern. Eine toxische Kombination. Die Verunsicherung wuchs seit Monaten. Immer mehr Einlagen wurden abgezogen. Es brauchte dann nicht mehr viel. Der Funke aus den USA fand in Zürich einen geeigneten, staubtrockenen Strohhaufen, um überzuspringen. Jaha, niemals lang. 94 FM in Barcelona, Contrabanda FM, yeah! Thema Pressefreiheit und linke Gegenöffentlichkeit. Der Verein Radio Dreiecksland ist in Gefahr. Der Verein geht gegen Razzia bei Sender Radio Dreiecksland juristisch vor. Ein Gespräch mit David Werdemann, veröffentlicht am heutigen Montag, dem 27. März 2023 in der Jungen Welt. David Werdemann ist Rechtsanwalt und Verfahrenskoordinator bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Frage: Ihr Verein, die Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V., hat gemeinsam mit dem unabhängigen Sender Radio Dreieckland die Beschwerdebegründung beim Landgericht Karlsruhe gegen die im Januar erfolgten Durchsuchungen eingereicht. Was ist damals geschehen? Werdemann: Die Polizisten standen am frühen Morgen bei den völlig überraschten Journalisten vor der Tür. Sie verschafften sich Zutritt zu ihren Privatwohnungen und beschlagnahmten Laptops und Handys. Auch die Redaktionsräume von Radio Dreieckland sollten durchsucht und die dortigen Geräte beschlagnahmt werden. Dadurch wäre das Radio weitgehend arbeitsunfähig geworden. Um das zu verhindern, gab einer der Journalisten gegenüber der Staatsanwaltschaft eine Erklärung ab, dass er den ausschlaggebenden Artikel auf seinem Laptop geschrieben und veröffentlicht hatte. Die Staatsanwaltschaft verzichtete daraufhin auf eine Beschlagnahme von Geräten aus den Redaktionsräumen. Es ist doch zumindest nicht alltäglich hierzulande, dass die Räumlichkeiten einer Redaktion, in dem Falle eines Radiosenders, von einem Polizeiaufgebot aufgesucht und Journalisten derartig unter Druck gesetzt werden. Was war die Begründung für diese drastische Maßnahme? Der Staatsanwaltschaft musste doch klar sein, dass das für Protest sorgt. Antwort Werdermann: Den beiden Journalisten wird vorgeworfen, einen Artikel geschrieben bzw. veröffentlicht zu haben, in dem auf die Archivseite der 2017 verbotenen Plattform linksunten.indymedia verlinkt wird. Die Staatsanwaltschaft sieht darin eine Unterstützung der weiteren Betätigung einer verbotenen Vereinigung. Das ist schon deshalb abwegig, weil es die verbotene Vereinigung namens linksunten.indymedia gar nicht mehr gibt. Bei der verlinkten Seite handelt es sich um ein reines Archiv, also etwas völlig anderes als die ursprüngliche Plattform. Frage: Kann das Setzen eines Hyperlinks im Rahmen eines Presseberichts aus Ihrer Sicht überhaupt eine Razzia-inklusive Beschlagnahmung rechtfertigen? Wie geht das mit der Presse- und Rundfunkfreiheit zusammen? Es ist doch gang und gäbe, Verlinkungen zu setzen. Warum ist das hier angeblich anders? Antwort: Verlinkungen gehören zum digitalen Journalismus dazu und ermöglichen, dass sich Leserinnen und Leser ein eigenes Bild machen. Das ist von der Pressefreiheit geschützt. Die Strafgesetze müssen entsprechend eng ausgelegt werden. Wenn die Presse nicht auf relevante Seiten verlinken kann, ohne dass am nächsten Tag die Polizei vor der Tür steht, dann ist freier Online-Journalismus nicht mehr möglich. Wie bewerten Sie die Durchsuchung insgesamt? Wurden denn nur Daten beschlagnahmt oder gespiegelt, welche die aktuellen Vorwürfe betreffen? Antwort: Die Durchsuchungen waren völlig unverhältnismäßig. Auf den Rechnern befanden sich große Teile der Kommunikation des Radiosenders. Die Auswertung dieser Daten ist ein schwerer Eingriff in das Redaktionsgeheimnis und den Quellenschutz. Halten Sie es dennoch für möglich, dass das Gericht die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft für rechtens erklärt? Wir sind recht zuversichtlich, dass unsere Beschwerde Erfolg haben wird. Was passiert, wenn die Durchsuchungsbeschlüsse, so wie sie sind, bestätigt werden? Antwort: Wenn das Landgericht sie in der Form bestätigen sollte, werden wir vor das Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe ziehen. Einen solchen Eingriff auf die Presse- und Rundfunkfreiheit können wir als Bürgerrechtsorganisation nicht unbeantwortet lassen. Was ist Ihr Ziel über den konkreten Fall hinaus? Hätte ein Erfolg Ihrer Beschwerde Auswirkungen auf die Rechtspraxis? Antwort: Wir wollen ein Präzedenzurteil erstreiten, in dem festgestellt wird, dass Journalistinnen und Journalisten sich nicht strafbar machen, wenn sie im Rahmen der Berichterstattung auf Seiten mit möglicherweise rechtswidrigen Inhalten verlinken. Ni hao, ni xian zai zhou ding de Ni men slan, yi ge dian dai jie mu zai de guo, dui li si, wen hua he 正直在巴塞罗那问候。 Thema Atomkriegsgefahr weltweit und besonders für Europa. Russische Atomsprengköpfe in Weißrussland, Belarus. Putin, Gegengewicht zur nuklearen Teilhabe der NATO. Der Westen sieht hier keine Eskalation. Die NATO-Staaten haben sich demonstrativ unbeeindruckt von der russischen Ankündigung gezeigt, in Belarus perspektivisch taktische Atomsprengköpfe zu stationieren. Das Auswärtige Amt sprach von einem neuen Einschüchterungsversuch von russischer Seite, der aber die Bundesrepublik in ihrer Politik nicht beeinflussen werde. Der von Wladimir Putin gezogene Vergleich der Pläne mit der nuklearen Teilhabe im Rahmen der NATO, also der frontnahen Stationierung taktischer US-Atombomben in europäischen Mitgliedstaaten, darunter der BRD, sei irreführend, erklärte das Amt. Worin der Fehler des Vergleichs bestehe, erläuterte es aber nicht. Das Weiße Haus erklärte: Die Ankündigung bedeute nicht, dass die Gefahr eines Atomkriegs oder einer militärischen Eskalation steige. Das dem US-Militär nahestehende Institute for the Study of War schrieb in der Nacht zum Sonntag, Putin sei ein risikoscheuer Akteur und werde sich hüten, als erster Atomwaffen einzusetzen. Putin hat am Sonnabend in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen mitgeteilt, er habe mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vereinbart, zum Schutz des Unionsstaates aus beiden Ländern eine begrenzte Zahl russischer Atomsprengköpfe auf Stützpunkten in Belarus zu stationieren. Das sei nichts anderes, als was die USA in Westeuropa seit Jahrzehnten täten. Das entsprechende Depot in Belarus solle bis zum Juli bereitgestellt sein, aber weiter unter russischer Kontrolle stehen. Schon jetzt habe Russland der belarussischen Armee eine Batterie Iskander-Kurzstreckenraketen zur Verfügung gestellt, die atomare Sprengköpfe verschießen können. Auch 10 Kampfflugzeuge der belarussischen Luftwaffe seien in Russland entsprechend umgebaut worden. Die Ausbildung der Besatzungen werde Anfang April beginnen. Die exilierte belarussische Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja forderte aus Anlass der Ankündigung neue Sanktionen gegen Putin und Lukaschenko sowie den Abzug der feindlichen russischen Armee aus Belarus. Sie erklärte, eine Stationierung von Atomwaffen auf belarussischem Boden widerspreche der Verfassung des Landes. Thema weitere Militarisierung der Bundesrepublik Deutschland, Berlin. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, legte sich weiter für eine beschleunigte Aufrüstung der Bundeswehr ins Zeug. Zeitenwende muss auch im Beschaffungswesen gelten. Geprüft werden könne, ob die durch das Grundgesetz derzeit vorgegebene Trennung von Bundeswehrverwaltung und Truppe aufgegeben werden könnte, sagte Strack-Zimmermann am Wochenende gegenüber deutscher Presseagentur dpa. Man müsse in Deutschland lernen, Beschaffung strategisch zu denken. Der wichtigste Punkt bleibe der Wille aller Beteiligten, der Truppe das richtige Material schneller zur Verfügung zu stellen. Dann seien auch bei der Bundeswehr Ergebnisse in LNG-Geschwindigkeit möglich. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Niemensland di Radio Contrabbanda. Niemensland, un programma in tedesco su una radio libera barcellonese. Una voce libera in un mondo che purtroppo non è così libero. Un saluto a tutti e buon ascolto. Thema schlechte Aussichten für die Landwirtschaft und für die Ernten in Deutschland. München. Hohe Gaspreise und der Ukraine-Krieg haben zu einem sinkenden Düngerabsatz in Deutschland geführt. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, über die dpa am Sonnabend berichtete. Auch in diesem Jahr kaufen die Bauern bislang nur zurückhaltend Dünger ein, wie die Münchner BayWa berichtet, Deutschlands größter Agrarhändler. Eine mögliche Folge sind schlechtere Ernten. Die drei wichtigsten Düngerarten sind Stickstoff, Phosphat und Kalium, die im Agrarhandel in unterschiedlichen Konzentrationen und Mischungen angeboten werden. Thema rechtswidriger Angriffskrieg der USA in Syrien. Teheran. Der Iran hat Luftangriffe des US-Militärs im Osten Syriens mit mindestens 19 Toten als terroristischen Angriff angeprangert. Teheran verurteile den kriegerischen und terroristischen Angriff der amerikanischen Armee auf zivile Ziele in der ostsyrischen Region Deir al-Zor, erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums am Samstagabend. Nasser Kanani bezeichnete die Präsenz der US-Truppen in Syrien als illegal und als Verletzung des Völkerrechts und der nationalen Souveränität Syriens. Die iranischen Militärberater hingegen seien im Auftrag von Damaskus im Land. Nach Angaben der oppositionsnahen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden 16 pro-iranische Kämpfer, die meisten von ihnen Syrer, sowie 3 Soldaten der syrischen Regierungstruppen getötet. In Syrien sind rund 900 US-Soldaten stationiert. Neben der wachsenden Gefahr eines Atomkrieges existiert natürlich auch immer noch die wachsende Gefahr eines atomaren Supergaus und Overkills. Wien. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, IAEA, Rafael Grossi, reist kommende Woche erneut zu dem von Russland besetzten AKW Saporizhia. Grossi werde vor Ort aus erster Hand die ernste atomare Sicherheitslage an der Anlage untersuchen, teilte der IAEA am Samstag in Wien mit. Der IAEA-Chef hatte das größte Atomkraftwerk Europas nach seiner Besetzung durch die russische Armee schon einmal besucht und die Einrichtung einer Sicherheitszone um das AKW vorgeschlagen. Und eine Meldung zum Thema Seenot und Flüchtlingsströme aus Afrika nach Europa ist die folgende Meldung. Es gab Schüsse gegen Seenotretter. Marseille. Die Hilfsorganisationen SOS Mediterranee und Sea-Watch haben der sogenannten libyschen Küstenwache vorgeworfen, die Rettung von Dutzenden Menschen in Seenot verhindert zu haben. SOS Mediterranee erklärte, die Küstenwache habe die Besatzung ihres Rettungsschiffes Ocean Viking am Sonnabend mit Schusswaffen bedroht und anschließend 80 Menschen in Seenot in internationalen Gewässern brutal abgefangen. Alle Versuche, die Küstenwache per Funk von der Ocean Viking aus zu kontaktieren, seien unbeantwortet geblieben. Die Besatzung des Patrouillenbootes habe sich zunehmend aggressiv verhalten, mit Schusswaffen gedroht und damit begonnen, Schüsse in die Luft abzufeuern. Angesichts der Bedrohung habe sich die Ocean Viking entfernt. Und zum Abschluss unserer Katastrophen und vermischten Meldungen eine frohe Botschaft für alle Außerirdischen. Eine Papstbotschaft wird per Rakete in den Himmel geschossen. Die Worte von Papst Franziskus sollen die Grenzen der Erde überschreiten. Der Vatikan will am 10. Juni eine Ansprache des Pontifex in den Weltraum schicken. Ausgewählt dafür wurde eine denkwürdige Predigt aus dem Jahr 2020. Papst Franziskus schickt eine Botschaft der Hoffnung und des Friedens ins All. Ins All, weil hier unten gibt es keinen Frieden. Der Vatikan will in Zusammenarbeit mit der italienischen Raumfahrtbehörde ASI und dem Nationalen Forschungsrat CNR eine Ansprache des Pontifex mit Hilfe eines sogenannten CubeSats, also Kleinsatelliten, in den Weltraum schicken, wie der Heilige Stuhl am Montag mitteilte. Das Projekt namens Spei Satellis, Wächter der Hoffnung, soll demnach am 10. Juni von der Vandenberg Space Force Base im US-Staat Kalifornien an Bord einer Rakete starten und die Botschaft des Papstes, Halleluja, im wahrsten Wortsinn in den Himmel bringen. Die Papstbotschaft basiert auf einem Gebet, das das Oberhaupt der katholischen Kirche am 27. März 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie auf dem menschenleeren Petersplatz in Rom sprach. Er betete damals für das Ende der Pandemie und sagte den Sterbenden Trost und Vergebung zu. Zum Schluss spendete er den Segen Urbi et Orbi. Der damalige Auftritt des Papstes im Regen berührte viele Gläubige. Aus in den Kampf für Kaiser! Es gab einen Film, der hieß The Rose. Da wurde ein Lied gesungen, es hieß The Rose. Und wir fanden beide dieses Lied sehr schön und haben es nachgedichtet. Bei uns heißt das Lied, man sagt, ein Plädoyer für die Liebe, nicht nur zwischen zwei Partnern, sondern es ist ein Plädoyer für die Liebe unter Menschen. Und für Menschen. Man sagt, Liebe ist ein Wasser, überschwemmt das zarte Gras. Man sagt, Liebe ist ein Messer, trifft die Seele voller Hass. Man sagt, Liebe ist verschlingen, groß und quälend voller Gier. Ich sag, Liebe ist die Blume und die Saat wohnt nur in dir. Wenn du fürchtest zu zerbrechen, weißt du niemals, wie man tanzt. Und dein Traum will nicht erwachen, dass du ihn erfüllen kannst. Hast du Furcht, dich hinzugeben, ist da keiner, der dich wehrt. Hat die Seele Angst vom Tode hat sie ihr Leben nie gelernt. When the night has been too lonely and the road was much too long, when you think that love is only for the lucky and the strong, then remember in the winter far beneath the cold and bitter snows lies a seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Wenn die Nächte einsam waren, war der Weg, dein Weg zu lang. Und du glaubst, du kannst nicht lieben, weil es dir noch nie gelang. Ach, dann denk an den Winter, der versteckt das Moos im Schnee. Und die Blumen, die noch schlafen, werden Rosen sein wie je. Dankeschön. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im Niemandsland für die Wochen vom 3. bis zum 17. April 2023. Beginnen wir mit dem immer aktuellen und immer leidigen Thema Wohnhölle Barcelona. Am Donnerstag vergangener Woche, dem 23. März, wurde die angedrohte Räumung des besetzten Gebäudes El Cubo im Bezirk San Gervasio vorerst ausgesetzt. Es waren die Besetzer des Hauses, die über Twitter angedroht hatten, den Stadtteil San Gervasi niederzubrennen, falls geräumt werden sollte. Die Behörden sahen von einer Räumung ab. Später gab es dann auf dem gleichen Twitter-Konto die Erfolgsmeldung, dass die öffentlichen Sicherheitsorgane nicht in der Lage gewesen seien, zu räumen. Thema Tierwohl im Zoo von Barcelona. Die Tierschutzorganisation Zoo 21 XXI in römischen Zahlen protestierte vergangene Woche gegen den schlechten Zustand, in dem sich die Orang-Utans im Zoo von Barcelona befänden. Die Tiere, so die Vorwürfe der Zoo 21 Leute, erhielten keine angemessene Pflege. Die Zooleitung erwiderte, dass es den Tieren gut gehe und sie in 1,5 Monaten eine neue Aufenthaltszone zugewiesen bekämen. Grüner Verkehr in der Stadt. Im kommenden Jahr 2024 werden 25% aller Autobusse der Stadt elektrisch angetrieben sein. Dies verkündete die Direktorin von TMB, Laia Bonet, am Donnerstag, als sie den neuen Fuhrpark von 78 nagelneuen Elektrobussen vorstellte. Diese würden den Buslinien H16 und V15 zugeteilt, H16 IV15, die bereits zu 100% mit sauberer Elektroenergie betrieben werden. Barça-Gate, die Schiedsrichterkäufe eines der größten Vereine in Europa. Auch die UEFA reiht sich jetzt in die Schlange der Kläger gegen den FC Barça ein, der nachgewiesenermaßen über 10 Jahre lang systematisch große Geldsummen an den Boss des spanischen Schiedsrichterverbandes Negreira, insgesamt mehrere Millionen, überwiesen hat. Der Europäische Fußballverband UEFA kündigte eine Untersuchung des Falles an. Man wolle feststellen, ob und inwieweit gegen Regeln und Statuten des Verbandes verstoßen wurde. Ab jetzt schwebt die Gefahr eines möglichen Ausschlusses des FC Barça von allen europäischen Wettbewerben als dunkle Wolke über dem Club. Zwei UEFA-Inspektoren sind schon auf der Anreise, um die Lage vor Ort zu erkunden. Herr Jean-Samuel Leuber und Miriam Koller. Wir sind gespannt, wie tief diese Herrschaften graben können und was sie da noch alles ans Tageslicht befördern. Für Fußballfans ist das eigentlich eine traurige Nachricht. Entscheidende Spiele wurden gekauft, der Schiedsrichter bestochen. Aber in der Fanszene von Barca, die wie eine Sekte reagiert, herrscht eine Verschwörungstheorie. Das hat Real Madrid inszeniert, um unserem feinen Club zu schaden. Sind wir die Klimanegationisten und die Flat Earther. Die Menschen, die behaupten, die Erde wäre eine Scheibe. Die gibt's also auch hier in der Stadt, in Massen. Rathaus, alle gegen Ada Colau. Der ehemalige Chefarchitekt Barcelonas, ein Herr Josep Anton Acebillo, hat eine Klage gegen Bürgermeisterin Ada Colau von En Comú und die Teniente del Alcalde Janet Sanz von Urbanisme beim Amtsgericht eingereicht. Grund? Die Bauarbeiten für die Umgestaltung von 4 Straßenzügen im Stadtteil Lechample verstießen, so der Architekt, gegen urbanistische Regeln und seien deshalb ein Delikt. Die gleiche Klage war vor einiger Zeit schon einmal eingebracht und damals von der Justiz abgewiesen worden. Nun im Wahlkampf versucht man es wieder. Wie die Tageszeitung El Periódico mitteilt, sei der Wortlaut der Anklage der gleiche wie bei dem von der Justiz zu den Akten gelegten Gerichtssache von vor einem Jahr. Offenbar ein weiterer Fall von Lawfare. Das heißt, die Gerichte benutzen, um politisch dem Gegner zu schaden, obwohl nichts dahinter ist. Wohnhölle Barcelona 2. Der sozialistische Kandidat für den Posten des neuen Bürgermeisters der Stadt, Jaume Collboni von der PSC und bis vor kurzem noch rechte Hand Ada Colaus, verspricht den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt jetzt 25.000 neue Wohnungen im öffentlichen Besitz. Gleichzeitig kündigte er an, das 30%-Gesetz abzuschaffen, das für jeden Neubau 30% öffentliche Sozialwohnungen vorschreibt. Die 30%-Klausel habe sich als uneffektiv erwiesen, so Colboni. Seit 2018 habe man damit nur 52 öffentliche Wohnungen erhalten. Gleichzeitig sei der private Bausektor dadurch abgeschreckt worden. 40.000 neue Wohnungen versprach Colboni am Samstag, 25.000 davon Sozialwohnungen, wenn man ihn zum Bürgermeister wählen würde. Vor allem junge Menschen sollten, so Colboni, in den Genuss der Neuwohnungen kommen. Vorgesehen seien die Stadtbezirke Ventidos Arroba Nord, 22 Ed Nord und La Sagrera, Marina del Prat Vermell. Urbanistische Umgestaltung in der Stadt. Die Außenzone des Vallès mit dem Zentrum von Barcelona verkehrstechnisch zu verbinden, ist das Grundkonzept der Association Femme Vallès. Ein unterirdischer Tunnelkorridor zwischen dem Bahnhof Estación de França und dem von Morot. Damit soll der dichte Zugverkehr zwischen Vallès und dem Zentrum Barcelonas entlastet werden. Geplant ist ein 2,5 Kilometer langer Tunnelkomplex zwischen Estación de França, wie gesagt, und El Morot. Aber im Grunde handelt es sich um 3 Tunnel, die unabhängig voneinander funktionieren sollen. Ein unabhängiger Zugang zum Korridor von Llobregat und getrennt davon zum Zentralbahnhof Sants. Nach Angaben der Bürgerinitiative Femme Vallès und ihrer Architekten und Urbanisten würde der Tunnel verschiedene positive Effekte bewirken. Die Überlastung des Zugverkehrs würde er aufheben und klimaneutrale bzw. positive Auswirkungen auf das Klima verursachen. Es primavera, no només a Contrabanda FM, sinó també a Niemandsland. Una veu lliure en un món poc lliure. 91.4 a Barcelona. Thema Frauen. Frauen in städtischen Einrichtungen. In den Verwaltungsgremien und Aufsichtsräten der städtischen Betriebe und Stadtwerke Barcelonas ist der Frauenanteil nur 33,7% gegenüber 66,93% Männern. In Zahlen sind das 298 Frauen und 603 Männer von insgesamt 901 zu besetzenden Posten bzw. besetzten Posten. Dies geht aus den Zahlen hervor, die das Rathaus am Montag veröffentlichte. Dies entspreche dem sogenannten IBEX 35, das heißt, in den 35 finanzstärksten spanischen Großkonzernen ist der Frauenanteil 30%, bei Direktorenposten nicht einmal 20%. Ziel sei, so Montserrat Ballarín, Concejal de Régimen Interior, diesen Anteil zu erhöhen. Musik. Knäste zu Schulen. Für den Umbau des ehemaligen Gefängnisses La Modelo in eine Schule und ein Sportzentrum wird das Rathaus 1,3 Millionen Euro bereitstellen. La Modelo war 113 Jahre lang ein Gefängnis mitten in der Stadt, in der Calle Provenza, bis es im Juni 2017 geschlossen wurde. Die Umbauarbeiten sollen 2025 beginnen. Die Schule wird Institut Chirinax heißen. Die Umgestaltung soll zwischen 2027 und 2028 fertig sein. Seit 2018 ist die Stadt Barcelona Eigentümerin des Knastgeländes und Gebäudes. Bei der Ausschreibung zur Umgestaltung war Bürgerbeteiligung entscheidend. Ein großer Raum wird die Gedenkzone einnehmen, wo an den repressiven Geist des Gefängnisses gedacht werden soll, der während der Diktatur geherrscht hatte. Schwule, Zigeuner, Gitanos, sogenannte verirrte Frauen und Mädchen, Regimegegnerinnen, die Horrorgeschichten dieses Gefängnisses sind unerschöpflich. Seit der Öffnung für Besucher sind schon 200.000 Leute in das Gebäude geströmt, um die düstere Geschichte des Knastes aus der Nähe zu erfahren und zu erleben. So wurde La Modelo, gleich wie das Born Centro de Cultura y Memoria, zu einer vielbesuchten Gedenkstätte zum Thema Diktatur und Antifranquismus. Jordi Rabassa, Concejal für Memoria Democratica, erzählt, dass man versuche, der Geschichte Rechnung zu tragen. Deshalb habe man 5.800 Quadratmeter als Museumszone eingerichtet. Theaterstadt Barcelona. Theater befindet sich im Aufwind. Seit dem vergangenen September sind insgesamt 1,864681, also 1.864.681 Zuschauer in die Theater Barcelonas geströmt, was einer Auslastung von über 60% entspricht. 4,8% mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Als rundum positiv bezeichnete der Theaterverband L'Association de l'Empresas de Teatre de Catalunya anlässlich des Welttheatertages am vergangenen Montag, dem 27. März 2023, diese Entwicklung. Die Zahlen der Gesamtsaison lagen sogar bei 60% über denen des Vorjahres 2021. 60.471.000 Euro Umsatz habe man da einnehmen können. Nach den harten Pandemiejahren, so freut sich die Branche, komme die Theaterszene endlich wieder in Schwung. Die Zuschauer spielten mit. Die Befürchtungen, dass es zu einem Bruch gekommen wäre zwischen Zuschauern und Theater, hätten sich zum Glück nicht bestätigt. Ni lyssnar på Niemandsland. Ett radioprogram på tyska, 91,4 FM kontrabanda. En fri röst i en värld med lite frihet. Thema Abspaltung von Spanien, Separatismus-Karussell dreht sich wieder ein bisschen. Eine der 2017 geflohenen Separatistenpolitikerinnen um den zwangsabgesetzten Ex-Präsidenten der Generalitat, Carles Puigdemont, Frau Clara Ponsatí, ist, wie es heißt, überraschend nach Spanien zurückgekehrt. Überraschend heißt es offiziell. Man kann aber vermuten, die Sache wurde ordentlich ausgehandelt. Die Frau spazierte am vergangenen Montag, dem 27. März, begleitet von Getreuen und Anwälten, über die Plaza de la Catedral und ließ sich medienwirksam festnehmen. Frau Clara Ponsatí ist Europaabgeordnete, sie reklamiert Immunität vor der spanischen Justiz, doch wurde ihr Abgeordnetenstatus bzw. Mandat nicht offiziell bestätigt. Die frühere Politikerin und Ex-Consejera für Erziehung in Katalonien steht wegen verschiedener Delikte auf der Fahndungsliste der spanischen Justiz. Ausführung eines illegalen Referendums, Aufstands, mittlerweile nach der Justizreform, in Landfriedensbruch umgewandelt und Ungehorsams, denn die Frau hatte sich der Justiz durch Flucht entzogen. Andere Delikte wie Veruntreuung öffentlicher Gelder, Korruption sind anhängig. Am Montag wurde sie also verhaftet und später wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie muss am 24. April vor Gericht erscheinen, genauer gesagt vor dem obersten katalanischen Gerichtshof, Tribunal Superior de la Justicia de Catalunya. Inzwischen hat sie vor dem Untersuchungsrichter 4 im Amtsgericht Untersuchungsgericht ausgesagt. Die Ex-Politikerin verteilte dann, die offenen Mikros nutzend, ihre Vorwürfe, Anschuldigungen und Weisheiten vor der Presse und den Medien. Alle bekamen etwas ab. Der spanische Staat natürlich als Unrechtsstaat, die spanische Justiz als Unrechtsjustiz, ihre Ex-Verbündeten von ERC sogar als Abtrünnige der großen Sache. Verräter, Verräter. Allein ihre Kollegen von der rechten Junts-Partei blieben verschont. Am Tag darauf entschwebte Frau Ponsatti sofort wieder nach Brüssel zu ihrem Chef Puigdemont. Beide beziehen seit Jahren ihre Gehälter und Diäten aus den Staatskassen weiter. Gefängnisstrafe droht der Politikerin inzwischen aufgrund der von ERC und der Regierung Sanchez ausgehandelten Justizreform nicht mehr. Das Wasser wird immer knapper. Thema Wasserknappheit in Katalonien, in Spanien und hier natürlich in der Stadt Barcelona. Mittlerweile geht es bei der Wasserversorgung der Bevölkerung buchstäblich ums Eingemachte. Die Stauseen sind auf einem historischen Tiefstand. Die Vorräte schwinden, Flüsse und Seen trocknen nach und nach aus. Verantwortlich ist hier in erster Linie die Trockenperiode, das heißt der notorische Mangel an Regen. Die Behörden sind nun dabei, einen Maßnahmenkatalog zum Sparen von Trinkwasser aufzustellen und durchzusetzen. Eines der Themen, das die Stadt Barcelona im Moment beschäftigt, ist der enorme Wasserverbrauch der Kreuzfahrttouristen. Frau Janet Sanz, die Regidora de Urbanismo für Urbanismus und Ökologie, hat am Dienstag in einem Brief die Consigliera des Präsidenten der Generalitat, Frau Laura Vilagrà, um die Einberufung einer Dringlichkeitskommission gebeten, um das Problem des Kreuzfahrtschiffsverkehrs zu lösen. 500.000 Kreuzfahrttouristen kommen pro Monat in die Stadt und verursachen einen gewaltigen zusätzlichen Wasserverbrauch, ohne dass diese Industrie auch nur einen Cent zu den Wasserkosten der Stadt beisteuert. Es herrscht absoluter Notstand, Alarm, Wasserknappheit. Wir befinden uns im Jahr mit den geringsten Niederschlägen seit über 100 Jahren. Und wenn ich hier aus dem Studiofenster schaue, dann sehe ich natürlich Sonnenschein, Sonnenschein, Sonnenschein. Ab und zu mal ein bisschen diesig, mal zwei, drei Wolken, aber es will und will einfach nicht regnen. Am Mittag schon Temperaturen weit über 20 Grad hier im Zentrum von Barcelona. Ende März ist der Sommer gekommen, mitten im Frühling. Der nächste Song ist Geisterstadt, geschrieben für meine Heimatstadt Erfurt. Großen Straßen, wo einst das Leben tobte, stehen Schilder ohne Namen wie ein Duft ohne Note. Aus Gräben ragen Kräne, ein Fähnchen weht dort oben und winkt aus goldenen Zeiten, als hier noch jemand wohnte. Unter dem Gullideckel verdampft ein wenig Leben, der Rest bleibt eingesperrt wie Wünsche aus dieser Gegend. Hochhäuser hängen am Himmel als starre, dicke Fäden, Dreck unter meinen Füßen verschwindet mit dem Regen. Ich weiß nicht, wo ich bin, lauf durch die Straßen, was ist hier gewesen? Die Geisterstadt beginnt, hier tief im Osten, wo ist all das Leben? Manch leere Wohnung versteckt hinter einem kleinen Vorhang, die Tür steht hier noch offen, als ob jemand gleich zurückkommt. Kein Fenster eingeschmissen, alles so unversehrt. Eine Bank mit eingeritzten Sprüchen in einem Herz. Und an der Haltestelle, der Fahrplan längst vergibt. Parkplätze ohne Ende, die große Uhr steht still. Auf einer Werbetafel, günstiger wär gestohlen. Ich glaub, in diesem Leben gibt's hier nichts mehr zu holen. Ich weiß nicht, wo ich bin, lauf durch die Straßen. Was ist hier gewesen? Die Geisterstadt beginnt hier tief im Osten. Wo ist all das Leben? Ich weiß nicht, wo ich bin, lauf durch die Straßen. Was ist hier gewesen? Die Geisterstadt beginnt hier tief im Osten. Hier tief im Osten. Hier tief im Osten. Hier tief im Osten. Kino im Niemandsland. Nachdem wir letzte Woche ausführlich auf den Film Im Westen nichts Neues eingegangen sind, heute eine kleine Ergänzung. Wir wissen, alle haben diesen Film gelobt, besonders die Vorlage, nämlich die Literatur. Das Buch von Erich Maria Remarck, Im Westen nichts Neues. Nochmal ganz kurz die Handlung und dann sprechen wir sehr ausführlich über die Filmmusik. Die habe ich mir sehr genau angehört und werde dazu gleich etwas sagen. Das Buch Im Westen nichts Neues erzählt die Geschichte des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines einfachen Soldaten. Der 19-jährige Paul Bäumer kommt als ahnungsloser Kriegsfreiwilliger von der Schulbank an die Front und erlebt statt der erwarteten Kriegsbegeisterung und Abenteuer die ganze Brutalität des Gemetzels und das sinnlose Sterben seiner Kameraden. Erich Maria Remarcks Abrechnung mit dem Krieg machte ihn 1929 schlagartig bekannt und schuf ihm gleichzeitig viele Feinde und Gegner. Das Buch ist mittlerweile ein Klassiker der Weltliteratur mit unverändert anhaltender Wirkung bis in unsere Gegenwart. Denken wir nur an den Krieg in der Ukraine. Ein paar Worte zum Autoren. Erich Maria Remarque, 1898 in Osnabrück geboren, besuchte das katholische Lehrerseminar. Er wurde 1916 als Soldat eingezogen, schreibt also über Erfahrungen aus erster Hand. Dann wurde er nach dem Krieg zunächst Aushilfslehrer, später Gelegenheitsarbeiter, schließlich Redakteur in Hannover und ab 1924 in Berlin. 1932 verließ Remarque Deutschland, lebte zunächst im Tessin in der Schweiz. Seine Bücher im Westen Nichts Neues und Der Weg zurück wurden 1933 von den Nazis verbrannt. Er selbst wurde 1938 ausgebürgert. Ab 1941 lebte Remarque offiziell in den USA und erlangte 1947 die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1970 starb er in seiner Wahlheimat Tessin. Vier Oscars heimste das Antikriegsdrama Im Westen nichts Neues von Regisseur Edward Berger bei der 95. Verleihung des begehrten Filmpreises am 12. März 2023 in Hollywood ein. Nach dem britischen BAFTA Award konnte sich der deutsche Komponist Volker Bertelmann, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Hauscher, auch über einen Oscar für die beste Filmmusik freuen. Kommen wir kurz auf diese Filmmusik zu sprechen. Wer den Film gesehen hat und hat die Töne im Ohr, den werden sie so schnell nicht loslassen. Es ist ein brutaler Ohrwurm, wenn man das so sagen darf. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Der Komponist wurde gefragt: Sie haben eine sehr minimalistische, aber auch sehr ausdrucksvolle und erschreckende Musik geschrieben. Sie trifft einen Nerv und verstärkt den Schrecken der grausamen Bilder des Krieges. Wie haben Sie entschieden, wie die Musik für diesen Film sein soll? Antwort Bertelmann: In den ersten 10 Minuten des Films wird ja die Geschichte der Uniform erzählt. Und das war für mich wie eine Bildcollage, eine Aneinanderreihung von Bildern. Es gibt keinen Text, sondern man sieht nur, wie langsam die Soldaten in den Krieg ziehen. Und dann sterben die Soldaten. Dann werden ihre Uniformen ausgezogen, sie werden gewaschen. Sie kommen in eine Fabrik, dort werden sie gesäubert. Dann kommen die Nähmaschinen und nähen neue Namensschilder an die Uniform. Und das war eigentlich für mich wie die Kriegsmaschinerie, welche die Menschen, die am Krieg beteiligt sind, entmenschlicht. Sie wurden plötzlich wie Material. Und ich hatte das Gefühl, dass die Musik mit der Kriegsmaschine, also zum Beispiel mit den Nähmaschinen, in irgendeiner Weise zusammen funktionieren muss. Und das ging nur, indem man kurze, kleine, aber eigentlich ikonische Elemente nimmt und sie immer wieder auftauchen lässt, wie eine Kunstinstallation. Gleichzeitig habe ich auch daran gedacht, dass diese 5 jungen Männer, die in den Krieg ziehen, in relativ kurzer Zeit alles, wovon sie geträumt haben, alles, was sie eigentlich sind, als Menschen verlieren. Und trotzdem haben sie aber immer wieder Momente, wo sie vielleicht das Tuch von einer Frau in der Hand halten oder ein Plakat mit einer Frau sehen. Frauen symbolisieren in dem Film tendenziell auch immer das, worauf diese Jungs eigentlich warten, wo sie das Gefühl haben von Normalität. Da ist Hoffnung. Und ich hatte das Gefühl, es braucht zu dem kräftigen Kriegsmaschinerie-Sound auch ein religiöses Thema. Frage: Ich habe gelesen, dass das Hauptthema mit 3 Tönen, das sich durch den ganzen Film zieht, auf dem Harmonium ihrer Urgroßmutter gespielt wurde. Antwort Bertelmann: Ich habe vor mehr als einem Jahr einen Anruf bekommen aus meiner Heimat, dass da ein Harmonium zur Verfügung steht, was in unserem Familienbesitz war. Und jetzt wird es entweder weggeschmissen oder ich nehme das. Ich habe mir das Instrument angeguckt und sofort gesagt, das will ich haben. In Düsseldorf, wo ich jetzt wohne, gibt es einen Herrn, der Harmonien restauriert. Ich habe ihn angerufen und gefragt, ob er das restaurieren könnte. Und dann stand das fertig bei mir im Studio und hat darauf gewartet, irgendwann eingesetzt zu werden. Was war für Sie das Schwierigste bei der Arbeit an der Musik für den Film? Antwort: Das Schwierigste war eigentlich, nicht zu viel Pathos und zu viel Heroisches in die Musik zu legen. Sich davon zu entfernen, immer dann, wenn man sich eigentlich dem Leid des Soldaten hingeben will. Als Komponist ist das natürlich ein Feld, wo man dazu neigt, traurige, melancholische Melodien zu schreiben. Und es war für mich immer sehr schwierig, aber auch sehr wichtig, Distanz zu halten und gleichzeitig die Emotionen anzusprechen, ohne zu pathetisch zu werden. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, schauen Sie sich diesen Film an, im Westen nichts Neues. Lesen Sie besonders auch das Buch von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1929. Es ist immer noch hochaktuell. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freundinnen und Freunde. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern, sehr schöne Osterferien. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen Regen, Regen, Regen, damit das Land endlich mal wieder richtig nass wird und die Waldbrandgefahr sinkt und die Natur erblühen kann. Niemandsland 91.4 FM auf Kontrabanda verabschiedet sich. Tschüss, agur, adeo, bis in 14 Tagen. Yo! Gott weiß, ich will kein Engel sein.